Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Und das auch heute wieder bis 6 Uhr in der Früh. Dazu begrüßt ihr herzlich Karl Lippegaus. Unser Thema Tropical Riffs. Ein Wegweiser durch den Afro-Cuban Jazz. Von Machito bis zu David Bireyes. Team von und mit Tito Puente 1984. Diese Radionacht Jazz, in der viel afrokubanische Musik zu hören sein wird, ist, Sie haben es eben in den Nachrichten gehört, überschattet von der Tragödie, die sich 20 Kilometer von Havanna vor einigen Stunden entfernt ereignet hat. Ich spreche von dem schweren Flugzeugunglück. Unsere Gedanken sind natürlich bei aller Euphorie, die die Musik hier bis 6 Uhr aussenden wird, bei den vielen Opfern und ihren Angehörigen. Kuba vereint uns auf fremdem Boden. Unsere Liebe lechzt nach kubanischer Luft. Kuba ist dein Herz, Kuba ist mein Himmel, Kuba sei mein Wort in deinem Buch. So heißt es in einem Song. Und hier noch einmal Tito Puente. Thank you. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Con licencia, su fundan bancarí de Mayimbe Saquempeño. Con licencia, busqué siete malongo, cuatro esquinas son Quimbanza, cuatro esquinas son mi casa. Cuando arriba truena abajo ponte, con licencia, su fundan bancarí de con licencia, cobayente, siete sayos solo siete. Con licencia, angajo loma, tronco, pama, medio la finda, busqué siete malongo. Con licencia, Villumba, andoque, con licencia, salamanda, Villumba, criollo. Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarde. Criollo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Das war Tumbao, gespielt von Ruben González, 1919, geboren in Santa Clara, Kuba, gestorben ist er 2003, einer der größten kubanischen Pianisten des 20. Jahrhunderts. Die Tatsache, dass Kuba jahrzehntelang so isoliert vom Rest der Welt war, dürfte seine internationale Anerkennung lange verhindert haben. Mit 15 Jahren machte Ruben González schon seinen Abschluss am Konservatorium in Havanna, aber statt den Weg des klassischen Pianisten zu gehen, wählte er die populäre Musik. 1941 nahm er dann seine ersten Platten auf, vielmehr 1943 mit Arsenio Rodriguez, einer Kultfigur, deren Wiederentdeckung wir dem amerikanischen Gitarristen Mark Rebo verdanken. Ich will Ihnen aber auch noch kurz sagen, was Sie davor hörten. Einmal einen Ausschnitt aus Deconstructing Cuba von 1999 unter der Regie von Bill Laswell. Chacon and Daniel hieß das Stück. Und davor Ruba Timbales mit Tito Puente von 1960. Hier ist Kip Hanrahan aus seinem klassischen Album Tenderness. Watching us. Das war ein ganz berühmter Trompeter aus Kuba, Armando Chocolate Armenteros, geboren 1928 in Santa Clara, gestorben im Jahr 2016. Chocolate wurde angesehen als einer der Top-Veteranen der Insel, der noch einen ganz alten Trompetenstil aus dem 19. Jahrhundert praktizierte, damals auf einem Kornett gespielt. Er hat mit vielen Bands gearbeitet und wuchs in einer musikalischen Familie auf. Ab dem 11. Lebensjahr war er aktiv in lokalen Bands. Dann Umzug nach Havanna. Er wird Mitglied des Septeto Habanera. 1949 machte er seine ersten Plattenaufnahmen. Da war er 21 Jahre alt, unter anderem mit Arsenio Rodriguez. Seinen Spitznamen Chocolate bekam er, weil ihn eine Frau für den Federgewichtsweltmeister Kid Chocolate gehalten hatte. Música cubana que se filtra en las ventanas del mi ambiente musical. kommt selten vor, dass in Kuba eine Sängerin einer Band vorsteht. Das war Belita mit der Gruppe Jazz Tumbata. Er erinnerte sich an die Partys, die sie in den glücklichen Tagen feierten. Der Sog der Vergangenheit war übermächtig. Im Wohnzimmer bogen sich die Tische vor Essen, rote Birnen in den Lampen, stapelweise Schallplatten, reihenweise artige, ausgelassene, lärmende, höfliche, schüchterne, arrogante, stille und hitzige junge Männer, die aus dem Apartment und über die Treppe durch den Kohlgeruch auf dem Flur auf die Straße strömten, wo es mitunter zu Schlägereien kam. Haufenweise schöne Frauen nach Parfum und Schweiß duftend im Apartment. Der laute Plattenspieler war noch etliche Blocks weiter zu hören. Die Dame einen Stock tiefer war in Angst und Schrecken, dass die Decke einstürzen könnte. Die irischen Bullen verlangten mit einigem Zögern, sie sollten die Musik leiser drehen und aufhören rumzutrampeln. Und frühmorgens erst brachen die letzten Partygäste auf, laut singend und redend, während sie die Straße hinuntergingen. Die Platte begann zu spielen, schmissige Trompetenphrasen und hämmernde Trommeln in seinem Zimmer im Hotel Splendor. Im Namen des Mambo, des Rumba und des Cha-Cha-Cha. Zeilen aus dem Roman Mambo Kings. Thank you. Von ihm war hier in der Radio nach Jazz mit Afro-Cuban Jazz schon mehrfach die Rede. Arsenio Rodriguez, wir hörten ihn hier am Tres der neunseitigen Gitarre als Gast des Perkussionisten Sabu Martinez oder einfach Sabu genannt. 1957 erschien bei Blue Note sein Album Palo Congo. Arsenio Rodriguez, mit ihm könnte man mühelos diese 5 Stunden füllen, denn der Mann war eine Legende, hat enorme Bedeutung für den Afro-Cuban Jazz. Er wurde 1911 in Kuba geboren und ist 1970 in Los Angeles gestorben. Und jetzt direkt zu einem der großen Komponisten und Pianisten der Gegenwart, David Vireyes. Bei seiner Premiere 2015 in Toronto wurde seine Komposition Gnosis, ein 18-teiliger Zyklus, als, Zitat, futuristische afrokubanische Kammermusik angekündigt. Trifft ziemlich genau, was der aus Santiago de Cuba stammende und heute in New York lebende Pianist und Komponist präsentierte. Ohne falschen Hokuspokus und Kuba-Klischees zu bemühen, setzt Vireyes das fort, was er mit den Alben Continuum und Boco begonnen hatte. Vergleiche mit anderen Kunstformen sind immer heikel, aber ich finde, es wäre die perfekte Musik zu einem großen Werk des magischen Realismus, Los Pasos Perdidos, die verlorenen Spuren von Alejo Carpentier, der auch ein großartiger Musikwissenschaftler war. Thank you. Er nannte sich Anja, mit vollem Namen Anja Diaz, lebte von 1961 bis 2006 und hat eine einzige Schallplatte hinterlassen. Die erschien 2005 beim britischen Label World Circuit. Anja hier wieder unverkennbar mit dem Pianisten Ruben González und einer Komposition des Bassisten Israel López, genannt Cachao, eine Schlüsselfigur des Afro-Cuban Jazz. Zu ihm später mehr. Wenn Sie eine gute Einführung in die afrokubanische Musik suchen, dann kann ich eigentlich kaum was Besseres empfehlen als das folgende Album, Afro-Cuba, A Musical Anthology, erschienen beim amerikanischen Rounder-Label. Sacanteo manantio tuve, sacanteo manantio beso a sacaracuante y en el hielo potacho y como songo, y vio me le quitao yo maño con pabe. Y allí bari bari bari bari bari bari bari becamá. Y allí bari bari bari bari bari bari becamá. Efimera mocru coro itia, a vaciar obeña, a serio bon, indio bon, estalle nebon, obo necue. Mozongo y Ampana, Abasí Sanseno, Antrogofo como Caire, Abasí Bomé. Eji bari bari bari bari bari bari bari bari Bacongo, Bacongo, Taizun, Isun Efo, Isun Esenille, Becura Mendo, Amanga Mangante Dere, Isun Canuma, Tafia Ucano Becansí, Abaire Metatia Serende, Enehuea Canara, Ecuño Noroña, Beco Betambre, Becueño Noroña, Beco Betambre, Yerigo, Beco Betambre, Becueño Noroña, Beco Betambre, Bari Bari Bari Bari Bari Bari Bari Bari Bari Bari Becamá, Gua, Becueño no mana iremo, Amana mana coiba, Amana envió un año en Gotán, Crien Manicue, Azoco Viana, Unque, A soco viana aunque en Guaruma, a su cuama na yunse. Ecue, anatoruana, ecuñonaran canima, y pioroco, amanace ni riongo. Ecuñon sacamoto, amanace se abroqui. Thank you. Das war der legendäre Mongo Santa Maria, 1975 für sein Album Afro Indio mit E-Piano. Und das Stück hieß Mambo Mongo. Bis zu den 2 Uhr Nachrichten jetzt noch Conversation von Machito and his Afro-Cuban Jazz Ensemble. Die Platte heißt Latin Soul plus Jazz. Bis gleich. Thank you.